Wohnen bei der Mafia? Die 'Ndrangheta handelte also mit Immobilien, aber investiert sie auch? Und wenn ja, wo? Der Berliner Immobilienmarkt war lange Zeit hochattraktiv, zumindest für Investoren. Im In- und Ausland wurde beworben, Geld in der Bundeshauptstadt anzulegen. Unternehmen vermarkteten ganze Straßenzüge. Wohnungen entlang der Karl-Marx-Allee etwa, zu Ostzeiten die Prachtstraße der DDR, wurden in Italien verschleudert und Menschen, die italienische Immobilienpreise gewohnt waren, kauften halt eine Stadtwohnung, weil es so günstig war. Ob zu der Zeit auch Mafiagelder nach Berlin flossen? Der Beleg steht aus, die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch. Weil die Grundbücher nicht allgemein zugänglich sind, bleibt weitgehend intransparent, wer was besitzt in Berlin. Um daran etwas zu ändern, hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Unterstützung von Korrektiv und der Berliner Zeitung, der Tagesspiegel, ein Projekt mit dem Titel »Wem gehört die Stadt?« ins Leben gerufen. Die Kampagne setzt auf die Crowd. Bürgerinnen und Bürger konnten online angeben, wem ihre Wohnung oder ihr Haus gehört. Mit dem Projektteam war Christoph Trautvetter. Er arbeitet für das Netzwerk Steuergerechtigkeit und hat sich als Experte zum Thema Geldwäsche im Immobiliensektor einen Namen gemacht, unter anderem als Sachverständiger im Bundestag. Trautvetter und ein Team arbeiteten die Daten auf und sammelten Hintergrundinformationen zu den Besitzern, vor allem wenn es sich um Investmentfonds und große Kapitalunternehmen handelte. Dort enden dann alle Bemühungen der Zivilgesellschaft, Transparenz zu schaffen. Welche Gelder in Fonds fließen, verbirgt sich vor der Öffentlichkeit. Eines Tages fragte Christoph mich nach Informationen zu einem italienischen Unternehmen. Es war als Besitzer von einem Wohnkomplex mit 15 Parteien in Wilmersdorf eingetragen. Menschen, die dort wohnten, hätten gemeldet, dass sie ihre Miete an eine Paperim SRL bezahlten. Christoph hatte einen Handelsregisterauszug besorgt, das Unternehmen hatte seinen Sitz in Mailand und war in Besitz zweier Finanztreuhänder. Ich schaute in meine Akten und recherchierte. Einer stand in Verbindung mit einer Familie einer süditalienischen Stahldynastie, die hierzulande bekannt geworden war, weil sie zwei Stahlwerke in Brandenburg erworben hatte. In ihrer Heimat dagegen stand sie wegen Steuerhinterziehung und massiver Umweltverschmutzung im Kreuzfeuer. Die andere Treuhandgesellschaft fand ich interessanter, ein Unternehmen namens Carini. Es besaß eine weitere Hälfte der Immobilie und war vor allem laut meinen Akten Teilhaber eines Bauunternehmens. Dieser Generalunternehmer diente laut italienischen Akten dazu, die Interessen der verschiedenen 'Ndrangheta-Clans in der Lombardei auszubalancieren. Über einen Mittelsmann sei es direkt von Salvatore Strangio, einem hohen Mafioso, geleitet worden, so die Akten. Inzwischen ist es insolvent. Dies ist nicht das stärkste Beispiel, das leuchtet mir ein, zumal es eine ziemlich simple Konstruktion ist. Viele Fonds haben in Berlin Millionen und Milliarden investiert. Können wir sicher sein, dass über diesen Weg kein Mafiageld in die Hauptstadt kam? Ich denke nein. Es gibt genügend Beispiele für Investments einzelner Mafiosi in einzelne Immobilien. Und wir wissen, dass die 'Ndrangheta Verdienstmöglichkeiten in neuen Geschäftsbereichen oder unter veränderten Bedingungen stets sehr schnell für sich erkennt, seien es erneuerbare Energien, die Entsorgung von gefährlichen und giftigen Abfällen oder Kryptowährungen. Da wäre es schon sehr verwunderlich, wenn man sich die Chance, im großen Stil über Finanzkonstrukte vom Immobilienboom zu profitieren, hätte entgehen lassen.